Aus Anlass des 53. Jahrestages der Arbeitsaufnahme von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden Seminare über seine Verdienste in Russland, Nepal, Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen sowie die Massen in diesen Ländern teil. Auf dem Seminar in Nepal wurde ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Marschall Kim Jong-un angenommen.